Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ja, Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht, Freitagnacht wie immer. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht ist Vanessa, 15 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Vanessa. Mein Thema ist, dass ich vor einem Jahr gemerkt habe, dass ich lesbisch bin und ich kann es keinem sagen. Du hast es vor einem Jahr schon gemerkt? Ich habe es vor einem Jahr gemerkt, ja. Ist verdammt früh, ne? Finde ich. Ja, mit 14. Ja. Wie hast du das gemerkt? Ich weiß nicht, ich habe mich halt noch nicht für Jungs interessiert. Mhm. Und ich dachte halt immer so mit 12 und so, das kommt halt noch. Mhm. Und als ich 14 war, fand ich halt ein Mädchen süß, also eine Freundin von mir. Und ja, seitdem gefallen mir halt nur Mädchen. So. Und du guckst keinen Jungs hinterher? Auch. Nein, die interessieren mich nicht. Ich weiß nicht, ich finde an denen gar nichts. Überhaupt gar nichts. Nein, ich finde so ein Mädchen attraktiv halt. Ja. Ist denn schon irgendwie eine nähere Sache passiert mit einem Mädchen? Ja, da war ich 12, aber da wusste ich das ja auch noch nicht. Da hatte eine Freundin von mir einen Freund und da wollte sie halt einen Zungenkuss üben. Da haben wir das halt gemacht, aber da hatte ich ja noch kein Interesse an Mädchen. Also. Ja gut, das sind so Spielereien in dem Alter vielleicht. Nein, ich meine so jetzt zum Beispiel in den letzten Monaten oder vielleicht in dem letzten Jahr. Gab es da eine Freundschaft oder eine nähere Freundschaft mit einem Mädchen? Nein, weil ich habe bis jetzt noch keinem gesagt. Ich traue es mich einfach nicht, das hat meinen Freunden zu sagen. Ich habe einfach Angst, ich weiß ja nicht, wie die reagieren. Ist auch die wollen nichts mehr mit mir zu tun haben oder so. Und das ist mir einfach peinlich, weil nur in Chats und so mal, so Lesben-Chats und so anders. Und da warst du schon drin? Ja, da war ich drin, habe halt da über mein Problem geredet, dass ich es keinem sagen kann. Mhm. Dann meinte ich halt, ja, ich soll das ruhig sagen und es ist gar nicht so schlimm. Ich meine, vielleicht war das bei denen ja so, dass die Freunde das akzeptiert haben. Aber bei mir kann es ja anders sein. Also ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das ausgesprochen kompliziert ist. Wenn man so jung ist wie du, 15 Jahre alt, und auch dann den allerersten Schritt mal in die Realität zu machen. Nämlich, wenn du jetzt ein Mädchen ganz toll findest, wie nah traut man sich dann daran zu gehen? Ne? Ja, ich habe mich ja auch in meine beste Freundin auch noch verliebt. Das ist ja noch das Schlimmste. Und wenn ich ihr das dann noch sage und sie mich dann akzeptieren würde und dann, ich weiß nicht, mich dann noch fragen würde, auf wen stehst du denn? Dann kann ich ja nicht sagen, ja, auf dich nachher. Ja. Nein. Hast du denn mit ihr schon mal so rein theoretisch über diese Thematik geredet? Nee. Ich meine, das wäre ja mal ein erster Versuch, ne? Um mal so ein bisschen abzutasten, wie sie drauf ist und was sie denkt. Da kann man ja schon so einiges rausinterpretieren. Dann vielleicht entsprechend sich auch verhalten. Ja, ich traue mich irgendwie nicht mal dafür. Weißt du, das Problem? Nee, das Problem ist im Moment, du bist 15 Jahre alt, du bist sehr jung noch. Du sagst für dich, ich bin lesbisch, das muss man von außen akzeptieren. Man kann auch sagen, na gut, sie ist erst 15, vielleicht ist es auch eine Phase im Moment nur. Seit einem Jahr? Ja, das kann vielleicht auch sein. Ich meine, ich sage nur, was man so sagen kann. Ja. Vielleicht ändert sich das auch nochmal um, aber ist ja auch egal, ob sich das nochmal verändert oder nicht. Im Moment empfindest du so und das ist ja auch das Wichtige und Entscheidende. So, jetzt, wie geht man damit in der Öffentlichkeit um? Du musst es ja noch nicht überall rausposaunen und allen Leuten erzählen oder auch noch nicht vielleicht mal deinen Eltern erzählen. Na, meine Eltern, nein. Ich will auf keinen Fall erzählen, weil die finden schwul und das ist ein total Abstoß. Ja. Dann kann ich das niemals sagen. Ja. Also niemals würde ich nicht sagen, aber jetzt muss es ja auch noch nicht sein, weil du mit dir selbst ja auch noch nicht so im Klaren bist und auch noch nicht so eine richtige, klare Vorgehensweise für dich selbst entwickelt hast. Aber du musst ja halt auch jetzt irgendwie Erfahrungen sammeln, das machen ja andere Leute in deinem Alter auch. Ja, toll, das geht nicht. Wie soll ich das denn machen? Also nee, deswegen will meine Freundin das ja erfahren. Klar, ich entwickle ja gerade nur mal so das Problem, in dem du steckst. Das ist mir schon klar, dass das ein richtiges Dilemma ist. Deshalb musst du vielleicht, und das ist halt das Problem von schwulen Jungs und auch lesbischen Mädels, die haben es halt ein bisschen schwerer im Leben. Und die haben es auch schwieriger, das Leben zu gestalten, wenn sie noch so jung sind. Das heißt, du musst jetzt ganz vorsichtig mal so vortasten, jetzt im Beispiel deiner Freundin, deiner besten Freundin, wie sie denkt. Wenn du merkst, dass sie theoretisch diesem Thema ganz aufgeschlossen ist, kannst du ja noch einen Schritt weitergehen. Ja, also meine beste Freundin ist vielleicht, ich kann mir vorstellen, dass ich es akzeptieren würde, nur ich Ich würde dir nicht sagen, halt, dass ich das bin, weil... Nee, aber man muss ja einen Schritt nach dem anderen machen. Du sollst ja nicht gleich sagen, hier, meine beste Freundin, ich bin total verknallt in dich. So muss es ja nicht laufen. Ja. Aber ihr könnt ja erstmal so über lesbisches Leben reden. Über Lesben, die ihr so kennt oder was man so im Fernsehen sieht. Einfach mal über das Thema und über schwule Jungs und so weiter. So, und dann hast du erstmal ein Gefühl dafür, wie sie denkt. Ja. Ne? Und das kann ja schon mal vielleicht ganz gut sein. Vielleicht ist sie ja auch ganz aufgeschlossen. Und dann kannst du sie ja auch mal fragen, kannst du dir das eigentlich bei dir auch vorstellen? Und dann wird sie irgendwas antworten und dann sagst du, ja, ich kann es mir vielleicht von mir vorstellen, ich bin noch nicht so ganz sicher. Man kann ja mal ein bisschen mogeln am Anfang. Weißt du, worauf ich hinaus will, ist, dass du dich so ein bisschen antastest, jetzt mit deiner besten Freundin. Mhm. Weil da drin liegt die Chance, dass du jemanden findest, A, mit dem du das zum ersten Mal richtig bereden kannst, vielleicht auch die andere Chance, dass sie auch so empfindet wie du. Das weiß ich nicht. Die Chance ist klein. Aber das ist so der allererste Schritt. Und wenn der erste Schritt gelaufen ist, geht das auch einfacher so bei anderen Leuten. Auf jeden Fall musst du jetzt ein bisschen aus deinem Schneckenhaus raus. Ja, ist aber schwer. Ey. Ja, natürlich ist es schwer. Also nochmal gesagt, schwule Jungs und lesbische Mädels haben es nun mal schwerer. Das ist so, damit muss man leben. Aber man darf man auch nicht jammern und sich zurückziehen, sondern man muss dann halt auch was machen. Ja, ich habe schon mal dran gedacht, weil meine Freunde denken echt schon, dass ich so eine richtige Zicke bin, weil sie machen das immer so auf Partys. So. Sie laden immer 10 Mädchen und 10 Jungs ein. Mhm. Also für jeden Mädchen so ein Junge. Und dann baggert mich halt immer irgendein Junge an. Und dann teile ich ihm halt immer eine Abfuhr. Und dann stehe ich schon da so, ja, so eine Zicke und sowas. Und dann dachte ich mal, vielleicht, auch wenn ich mir das vorstelle, ist das schon eklig, aber vielleicht mal mit einem Jungen halt was anzufangen. Aber ich kann das eigentlich nicht. Nö, würde ich gar nicht machen. Wenn das für dich eklig ist und du keinen Bock drauf hast, dann lass es auch sein. Und warte einfach die Zeit ab, wo sich die Gelegenheit ergibt, dass du dann auch mit dem Mädchen was machen kannst. Ja. Da würde ich mich gar nicht zu zwingen an deiner Stelle. Das ist völliger Unsinn. Lebst du in einer größeren oder keiner sehr großen Stadt? Ja, geht so also. Geht ja. So? Ja. Ich frage das nämlich deshalb, weil es in vielen großen Städten so von den Schulen und Lesben-Gruppierungen und Verbänden gibt es so Jugendgruppen, wo sich ganz junge Leute treffen. Und das ist eine tolle Sache, weil man da Gleichgesinnte kennenlernt. Wir machen mal Folgendes. Du musst mir jetzt hier nicht in aller Öffentlichkeit verraten, aus welcher Stadt du anrufst. Mhm. Mein Psychologe, der Johannes, ruft dich gleich nochmal an und der kann dir auch sagen, ob es sowas vielleicht in deiner Stadt gibt. Mhm. Und dann hättest du noch einen anderen Anlaufpunkt, wo du auch mit Leuten mal reden könntest, die so empfinden wie du. Und die vielleicht auch gerade in der Phase sind, in der du gerade dich befindest. Ja, okay. Ne, das machen wir mal und fangen mal das Gespräch mit der Freundin an. Mhm. Ne, und alles langsam angehen lassen. Du musst nicht mit wehenden Fahnen durch die Schule laufen, ich bin lesbisch oder so. Das will ich, glaube ich, noch nie machen. Ja, in 4 Jahren unterhalten wir uns nochmal und dann will ich das schon ein bisschen härter haben. Okay. Vanessa, alles Liebe und alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema, ruft an. Oder ihr könnt mir auch faxen unter 0800 5678 110. Jana begrüße ich herzlich und Jana ist 36 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Hallo Jana, dein Thema. Mein Thema, dass meine Jungs sexuell missbraucht worden sind. Deine Jungs sind sexuell missbraucht worden? Mhm. Wie viele Jungs sind das? Zwei. Die sind im Alter zwischen 12 und 13. Ich hatte einen Bekannten gehabt, der hin und wieder mal vorbeigekommen ist, auf meine Jungs aufgepasst hat und eben halt auch auf meine kleine Tochter. Wie alt ist sie? Zwei. Mhm. Und irgendwann, also das ist ein Bekannter, mit dem du aber kein Verhältnis hast? Genau. Ja. Und irgendwann bin ich dann abends immer hin und wieder mal zu meiner Freundin gefahren und wie das eben halt so ist, ja, ich komme vorbei, ich passe eben halt mal auf. Und eben halt hin und wieder, da kam auch mit meinen Jungs zurecht und irgendwann saß meine Freundin und ich am Kaffeetisch mit meinem größeren oder mit meinem mittleren Sohn und irgendwann fragte meine Freundin, Mensch, warum packst du eigentlich den Marco immer an dem Arsch, das ist eben halt sein größerer Bruder. Mhm. Ja, der Markus, der macht das eben halt auch mit uns. Also Markus ist der Bekannte. Genau. Mhm. Und Marco ist ein Sohn von dir. Mhm. Mhm. Und so kam eben halt die Sache raus, dass eben halt Christian eben halt einige Sachen hier so erzählte. Mhm. Das ist der andere Sohn. Mhm, genau. Mhm. Ja. Und ja. Was du sagst, einige Sachen erzählt hat. Was hat er denn genau erzählt? Ja, der Markus, der hat uns Pornofilme gezeigt und ja, und ich musste mit dem aufs Klo gehen, musste dem einen runterholen oder eben halt öfters auf dem Sofa, auf dem Sessel oder beim Duschen eben halt. Mhm. Ja, und als Mutter bin ich natürlich schockiert gewesen. Na, da ist man absolut schockiert. Ja. Das ist eine Katastrophe. Wann war das? Wann ist das passiert? Vor 2 Monaten. In welchem Zeitraum? Wie lange hat er die Jungs beaufsichtigt? Also, ich denke mal ein halbes Jahr und die Sache etwa, ja, 4 Monate ging das etwa so. Mhm. Hast du ihn denn sofort zur Rechenschaft gezogen, ihn angesprochen? Nee, ich bin gleich nächsten Tag zur Polizei hin und ich sollte eben halt meine Füße halt stillhalten. Ja, ich glaube, ich wäre sonst total ausgerastet. Moment, du bist zur Polizei und du sollst deine Füße stillhalten? Was heißt das? Ja, damit sie ihn zur Rechenschaft ziehen können. Also du hast ihn angezeigt? Ja, genau. Ja, und was ist jetzt weiter daraus geworden? Ja, die Kinder wurden verhört. Mhm. Ja, und er ist zurzeit festgenommen worden. Er ist eben halt zurzeit in U-Haft. Das ist er. Ja. Das ist ja schon mal beruhigend. Mhm. Mhm. Ja. Wie alt ist denn dieser Mann eigentlich? Der 25. 25. Mhm. Noch eine Frage zu der Vergangenheit. Wie ist dieser Kontakt überhaupt zustande gekommen? Zwischen dir und ihm? Wir haben uns zufälligerweise bei einem Bekannten irgendwie kennengelernt, auf einer irgendeiner dummen Art und Weise. Mhm. Und womit ich eigentlich auch nicht klarkomme, dass er total mein Vertrauen missbraucht hat. Mhm. Und dass er sich an meine Jungs vergriffen hat. Natürlich. Also er ist im Moment in U-Haft. Mhm. Wie lange wird das jetzt dauern, bis es zu einer Verhandlung kommt? In der Regel dauert das ja eine ganze Weile, ne? Etwa ungefähr ein halbes Jahr. Ja. Wie haben deine Jungs, 12 Jahre, 13 Jahre, sagst du, denn diese Befragungen überstanden und verkraftet? Der eine, weniger, der spricht da ganz, also will überhaupt nicht darüber sprechen. Mhm. Und der andere, ja, so ein bisschen darüber, ne? Mhm. Also. Ja, ja, ich meine, du hast gerade gesagt, dass die Polizei die Jungs befragt hat. Ja, alleine. Alleine? Mhm. Und wie sind die Jungs dann zurückgekommen von der Polizei? In welcher Verfassung? Oder was haben die Polizisten erzählt, wie die Jungs sich da verhalten haben? Die haben sich eher zurück, also so ein bisschen zurück, also so ein bisschen distanziert. Die Jungs? Mhm. Was heißt das? Heißt das, dass sie sagen, das hat er nicht gemacht, oder wie? Doch, die haben alles völlig ausgeplappert. Mhm. Und Marco eben hat, ich denke mir, dass er so noch ein bisschen so verschweigt, so ein bisschen. Ne? Weißt du, was mich gerade ein bisschen irritiert? Ich weiß nicht, wie die Verfahren sind in solchen Situationen, dass man als Mutter, dass du als Mutter nicht dabei bist bei dem Verhör. Ich weiß es nicht, weil die Kinder auch eben halt per Videokamera auf, das wird ja alles aufgezeichnet. Mhm. Und damit die Kinder eben halt nicht so ein bisschen eingeengt werden, nehme ich mal so an. Okay, es ist jetzt bei dir so gelaufen, ich weiß nicht, was der übliche Fall ist, aber vielleicht hat es auch seine Gründe, wenn die Kinder alleine von der Polizei oder einem Psychologen der Polizei befragt werden. Dein Vertrauen ist missbraucht worden, deine Kinder sind missbraucht worden. Mhm. Ist es denn, ist es auch zu Geschlechtsverkehr gekommen, weißt du das? Bitte? Ist es auch zu Geschlechtsverkehr gekommen, weißt du das? Also zu Geschlechtsverkehr nicht. Also dieser Markus hat eben halt Marco auf dem Bett geschmissen und wollte ihn natürlich an die Wäsche ran. Mhm. Ne? Marco konnte sich Gott sei Dank befreien und kommt da eben halt total nicht mit klar. Und ich aber allerdings auch nicht. Aber das, was du erzählt hast, was die Jungs haben machen müssen, oder was, das reicht ja nun auch schon völlig aus als sehr schlimmen Eingriff in die Psyche des Kindes oder der Kinder. Ja, und mit dem Kleineren bin ich eben halt beim Kinderpsychologen. Mhm. Und ich hoffe, dass sich das so ein bisschen so legt. Du hast dir wahrscheinlich auch schon Vorwürfe gemacht, ne? Dass du diesen Mann an deine Jungs hast überhaupt rankommen lassen. Und also eigentlich auch ziemlich viel. Nachts kann ich eben halt gar nicht mehr schlafen, ziemlich spät. Mhm. Und ich komme da total nicht mehr mit klar. Mhm. Mhm. Kann ich verstehen, dass man sich solche Vorwürfe dann macht. Du hast es guten Glaubens getan und hast das Vertrauen diesem Mann geschenkt und er hat dein Vertrauen so radikal missbraucht. Mhm. Und du hast das überhaupt natürlich nicht erahnen können. Du hast wahrscheinlich nicht mal eine Witterung gehabt, dass da irgendwas nicht stimmt, sonst hättest du es ja nicht getan. Nee, überhaupt nicht. Ich hatte keine Ahnung drüber gehabt. Mhm. Und das Schlimmste eben halt ist, ich kann eben halt nur mit meiner Freundin drüber sprechen, die kürzlich erst weggezogen ist. Mhm. Und ja, mit meinen Eltern kann ich überhaupt nicht drüber sprechen. Mhm. Und mit der Familie, um Gottes Willen. Mhm. Also von außen, objektiv gesehen, glaube ich nicht, dass man dir einen Vorwurf machen kann. Es gibt so viele Menschen, die Babysitter, Kinderaufpasser arrangieren und in der Regel passiert da auch nichts. Und wenn du ein gutes Gefühl gehabt hast zu diesem jungen Mann, warum hätte es... Weil er kam eigentlich auch mit den Kindern, sage ich mal, gut zurecht. Absolut, ja. Aber es ist so natürlich, dass man sich Vorwürfe macht und denkt, ach, hätte ich doch noch genauer hingeguckt und hätte ich vielleicht doch Erkundigungen eingezogen. Weißt du denn, ob irgend so etwas schon mal vorgefallen ist bei ihm? Hat die Polizei darüber Auskunft erteilt? Gar nicht. Mhm. Also der Bekannte hat mit einem Bekannten zusammengelebt in einem Ort. Mhm. Und sein Bekannter war also eben halt bekannt. Mhm. Aber sonst... Wie, der war bekannt? Was heißt das? Der war eben halt sein Kumpel. Die haben in einer Wohnung zusammengelebt. Mhm. Und sein Kumpel war eben halt bei der Kripo eben halt bekannt. Für dererlei Delikte oder generell bekannt? Generell bekannt. Ah, ja. Mhm. Gut, das sagt ja auch noch nichts aus über ihn dann, über diesen... wie heißt er? Markus. Mhm. Mhm. Also die Frage ist ja jetzt auch, wie gehst du mit deinen Schuldgefühlen um, ne? Und was machst du? Was ich eben halt mache, dass ich zweimal eben halt zur Therapie gehe. Ach, du hast eine Therapie? Ja, ich hoffe, dass bislang dieser Kinderpsychologe, der therapiert erst meinen Sohn in 3 Monaten etwa. Mhm. Und dann könnte ich eventuell 2-mal im Monat auch zur Therapie. Mhm. Das ist schon mal eine ganz gute Perspektive. Mhm. Ich finde jetzt erstmal auch ganz wichtig, dass die Kinder in guten Händen sind und dass man den Kindern alles Gute tut, was nur möglich ist. Ne? Ja. Das ist das Allerwichtigste. Und dass du, sofern du das schaffst, von deiner Ratio her sagst, da muss ich mir keine Vorwürfe machen, aber manchmal reicht die Ratio ja eben nicht aus. Und dass dir dann wirklich dieser Psychologe vielleicht auch noch etwas Hilfestellung leisten kann. Ich würde dir, gerne aber auch noch ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten. Mhm. Ich glaube, das kann auf keinen Fall schaden und könnte dir vielleicht auch noch ein paar hilfreiche Tipps geben. Mhm. Wäre eigentlich ganz gut. Welche Strafe fändest du angemessen für den Mann, der das mit deinen Kindern getan hat? Ja, ich weiß es auch nicht, aber eben halt, ich hoffe natürlich, dass er irgendwie eine gerechte Strafe kriegt. Mhm. Ja, hoffe ich nur. Hast du eigentlich danach, nachdem das rauskam, nochmal ihm gegenübergestanden und mit ihm geredet? Dazu kam es eigentlich gar nicht mehr. Ich glaube, wenn ich ihm gegenübergestanden hätte, ich glaube, ich hätte ihn platt gemacht. Mhm. Mhm. Liebe Jana, leg mal bitte auf und wir rufen dich gleich wieder an. Und ich wünsche dir und den Jungs alles Gute und hoffen wir, dass er eine gerechte Strafe bekommt, der Mann, der das getan hat. Alles Gute. Ja. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Tschüss. Franz, 45 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Ja, Franz, dein Thema. Ja, mein Thema. Ich rufe an. Letzte Woche hat ein Freiherr angerufen, der schwul war. Ja, so war's. Aus Bayern. Aus Bayern, ich. Ja. Ein reicher Freiherr, der schwul war. Genau. Und der das der Familie bisher verheimlicht hat. Jawohl. Und deswegen rufe ich an. Ich bin auch schwul und gehöre zum Hochadel, also ich bin ein Prinz. Wow. Und werde, wenn mein Vater stirbt, Fürst. Mann. Darf ich fragen, wie der Name ist? Also Franz Josef und ich habe also 7 Vornamen. Ja. Aber meinen Nachnamen möchte ich nicht. Also möchtest du nicht nennen? Das ist ein Prinz von so und so. So und so. Das heißt, es ist ein relativ prominenter Name, dass wir zumindest den Namen alle kennen würden. Also in ganz Deutschland ist er nicht bekannt. Aber in gewissen Kreisen. Aber doch in gewissen Kreisen schon. Das finde ich so verrückt in der heutigen Zeit, wenn jemand Prinz ist oder sogar Fürst wird. Wie fühlt man sich als Prinz? Prinz Franz? Ganz normal. Ehrlich, ganz normal? Ganz normal. Gut, ich habe Vorteile. Also wenn ich dann mal Fürst bin, ich werde keine finanzielle Sorgen haben. Das heißt, die Familie ist noch gut reich, schwer reich. Schwer reich. Schwer reich. Ja. Das heißt, du hast im Moment auch jetzt schon gut Kohle. Ja. Und musst nicht arbeiten. Müsste nicht arbeiten. Aber du arbeitest. Ja. Was arbeitest du, wenn ich also das... Also ich habe erst studiert und habe dann eine Banklehre gemacht. Ja, ganz solide. Ganz solide, ja. Und bin jetzt schon eingespannt in die ganze Verwaltung von dem Fürstentum. Ach so, in das Familiengeschäft quasi. Ich werde dann da mithelfen. Wir haben zwar Angestellte, aber ich werde da mithelfen. So, für uns normale Menschen ist das ja immer so, das sind ja Geschichten aus Tausend und einer Nacht fast. Sag mal uns so ein Anhaltspunkt, wie hoch das Familienvermögen ist. Grob. Also mehrere Millionen, also zig Millionen. Zig Millionen Euro. Ja. Und wahrscheinlich, und ich höre schon, dass du untertreibst. Ja. Es ist, also wir haben keine Sorgen. Ja, ich möchte dich da jetzt auch nicht zu sehr mit einbringen. Ich merke, dass du das nicht möchtest und das muss man ja auch respektieren. Wie lebst du, Franz? Lebst du auch auf einem Schloss? Der Anrufer neulich hat das erzählt, dass er in einem riesengroßen Schloss lebt. Also ich wohne nicht bei meinen Eltern, also meine Eltern haben ein Schloss und haben Ländereien und ich wohne ganz solide in einer Mietwohnung. In einer Mietwohnung sogar? Ich wohne in einer Mietwohnung. Und die Leute, die Nachbarn im Haus wissen Bescheid, wer du bist, oder ist das ein bisschen geheim gehalten? Nein, die wissen zwar den Titel nicht. Also ich heiße Franz Josef von so und so. Also dass ich ein Von bin, das wissen die. Das wissen die, da steht nicht Prinz an der Klingel. Nein. Legst du den Wert darauf, dass man dich mit deinem Titel anredet? Ich lege keinen Wert darauf, wenn ich bei meinen Eltern bin. Bei uns ist das noch etwas altmodisch. Die Angestellten, wir werden angeredet mit Durchlaucht. Du auch? Ich auch, wenn ich bei meinen Eltern bin. Ist das die korrekte Anrede für einen Prinz, dass man Durchlaucht sagt? Ja, einen Prinz und für einen Fürst wird Durchlaucht. Das ist doch sehr schrill, ne? Wenn man irgendwie schon ein bisschen anders lebt und du lebst ja auch eher normal. Ich lebe ganz normal. Und kommt dann auf das Schloss der Eltern und da laufen Bedienstete rum und die sagen dann zu dir, Durchlaucht, darf ich ihnen etwas servieren? Oder? So ist das, genau. Ist das nicht ein bisschen komisch? Oder es auch ist komisch, ja. Ich lege da auch keinen Wert drauf. Das heißt, wenn du irgendwann mal in dem Schloss residieren wirst, wirst du das abschaffen? Also wenn ich keine Gäste habe, werde ich das abschaffen. Wenn wir Gäste haben, dann ist das so die Ordnung, dass man sich so anredet. Mhm. Ich bin ja nicht sehr informiert in diesen Adelskreisen, auch Rangordnungen. Ja. Wird deine Familie beispielsweise auch eingeladen, wenn jetzt die englische Königin irgendwas macht? Ja, also wir sehen im Fernsehen immer, dass der Prinz von Hannover immer überall eingeladen wird, weil er, glaube ich, sehr hoch steht, ne, in der Rangfolge des Adels. Ja, gut, der Prinz von Hannover kommt ja aus einem Königshaus, also das von Hannover, und ist direkt mit dem englischen Königshaus verwandt. So ist das. Das seid ihr aber nicht. Wir sind etwas weitläufiger, sind wir auch mit dem englischen Königshaus und mit dem niederländischen Königshaus. Waren denn deine Eltern beispielsweise auf der Beerdigung von Queen Mum? Da war, meine Mutter war dort. Mein Vater kann nicht mehr reisen. Ja. So, jetzt hast du gerade am Anfang erzählt, ich heiße Franz, ich bin auch ein adeliger Mensch und bin auch schwul. Ja. Wie geht denn deine Familie damit um? Meine Eltern wissen das. Mhm. Es darf aber nicht außer die Familie rausgehen, weil das in den Kreisen nicht gern gesehen ist. Das heißt also... Aber meinst du nicht, in den Kreisen tuschelt man da bestimmt auch sehr gerne und ratscht und tratscht? Ja, man tratscht schon, aber das weiß niemand. Meinst du nicht, dass das längst durchgesickert ist? Nein, ich bin zwangsverheiratet worden, kann man mal sagen. Das ist ja noch härter, es wird ja immer doller. Und zwar, es gibt ja, jedes Haus hat eine Hausordnung. Mhm. Und bei uns, das ist schon vor Hunderten von Jahren ist das mal aufgestellt worden, der kommende Fürst oder der regierende Fürst muss in seine Kreisen bleiben. Das heißt also, ich muss entweder eine Prinzessin... So, du durftest gar eine profane Bankmanagerin durftest du gar nicht heiraten? Nein. Das heißt, du bist jetzt mit einer auch Adligen verheiratet, offiziell? Eine Prinzessin. Weiß die denn Bescheid, dass du schwul bist? Ja. Die weiß das? Die weiß das. Wie ist es denn jetzt mit Kindern? Das ist ein großes Problem. Ja. Und zwar, um das Haus weiterzuführen, den Zweig unserer Familie weiterzuführen, müssen wir Erben haben. Mhm. Und die Mädchen können nicht erben, also es muss ein Sohn her. Wie viele Söhne gibt es denn? Bist du der einzige Sohn? Ich bin der einzige Sohn. Ach, du bist der einzige Sohn. Ne? Ich bin der einzige Sohn, ich habe noch... Also ist das, fünf Schwestern. Ja, also ist das Problem brennend, ne? Jawohl. Wie wollt ihr das lösen? Und mit einer künstlichen Befruchtung. Also dann wird die Prinzessin schwanger? mit deinem Sperma quasi, aber eben auf künstlicher Weise wird das Kind gezeugt. Ja. Dann. Und damit ist sie auch einverstanden. Ja, sie ist damit einverstanden. Das ist wahrscheinlich auch ein guter Deal, ne? Sie wird auch wahrscheinlich gut Kohle kriegen, oder? Ja, sie, aber unser Leben, also sie ist eine liebe, nette Frau, aber wir haben ein Leben, das nicht ein richtiges Eheleben ist. Mhm. Wir essen zusammen, wir gehen auch in die Oper, wir gehen ins Theater, also ihr lasst wir machen den schönen Schein. Nach außen hin, ihr lasst euch sehen in der Öffentlichkeit, ja, dort wo man euch kennt, aber sie wohnt nicht in deiner Wohnung. Wir wohnen in einer Wohnung, aber getrennte Schlafzimmer. Aber ich gehe auch davon aus, wie lange bist du jetzt verheiratet? Wir sind jetzt 5 Jahre. 5 Jahre, dass du in diesen 5 Jahren sicherlich auch die ein oder andere Affäre mit einem Mann hattest? Ja. Oder gar einen festen Freund, ich weiß es nicht. Nein, festen Freund nicht, weil ich müsste den ja zu mir einladen. Hm. Ich gebe da ja nicht meinen vollen Namen bekannt. Aber ist das nicht ein trauriges Leben auch? Traurig, ja. Ja, ne? Das heißt doch... Traurig, aber ich muss den Schein wahren. Das heißt, Franz, wenn ich nur mal unterbrechen darf, das heißt, du kannst dir jetzt mal salopp ausgedrückt für alle Zeiten abschminken, eine wirkliche Liebe mit einem Mann deines Leider. Herzens zu leben. Leider. Mhm. Ich, Affären, mal kurze Bekanntschaften, leider auch noch unter falschem Namen. Das heißt, du hattest noch nie eine große Liebesbeziehung mit einem Mann? Nein. Obwohl du es gerne hättest. Ich hätte das sehr gerne. Warst du denn schon mal groß verliebt in einen Mann? Ja. Und das, du musstest wegen der, nicht wegen der Staatsräson, sondern wegen der Familienräson, hast du dich immer... Familienräson, ja, musste ich zurückdrehen. Aber das lernt man. Ich bin ja so schon erzogen worden. Mhm. Zum Beispiel, wenn mir was vom Tisch runtergefallen ist als Kind, jeder würde aufstehen und würde zum Beispiel die Gabel aufheben. Da bleibt man sitzen und wartet. Man schaut dann den jemand her bedient, schaut man an und der kommt und hebt einem das auf. So bist du erzogen. Das ist so für mich ist mir erzogen worden. Sag mal, Franz, du bist ja ein sehr reflektierender Mann, das merke ich ja. Gab es nicht Phasen in deinem Leben, wo du so eine Wut auf dieses Korsett, dieses gesellschaftliche Korsett hattest, dass du dachtest, ich breche jetzt aus und lass Familie Familie sein und Vermögen Vermögen, ich will jetzt mein eigenes Leben leben. Natürlich habe ich das auch schon gehabt. Ich habe schon gedacht, ich gehe nach Amerika, wo mich kein Mensch kennt. Warum machst du es nicht? Und leg... Ja, warum mache ich das nicht? Ich bin so erzogen worden, dass das Haus muss weitergeführt werden, sonst fällt das alles einer Seitenlinie zu und... Aber ist das schon traurig, dass man sich dann so der Konvention... Dass man sein ganzes Leben so einteilen muss. Weißt du, was mich immer wieder irrsinnig beeindruckt, wenn man diese Geschichte im Fernsehen sieht von dem ehemaligen König aus England, der wegen der Liebe den Thron aufgegeben hat. Ja. Ist das nicht eine tolle Geschichte? Das eigentlich? Ist, ja. Ne? Und aber damit seine... das wurde ihm nie verziehen. Und das war ihm wahrscheinlich auch egal, weil er seinem Herzen gehört. Ja, er hat gesagt, die Frau liebe ich, auch wenn sie geschieden ist. Ja. Aber die Queen Mum hat ja kein Wort mehr mit ihm gesprochen. Aber ich glaube, da muss man natürlich auch eine sehr starke Persönlichkeit haben. Und die einen haben es und die anderen haben es eben nicht. Ne? Ja. Und du hast eigentlich schon kapituliert, ne? Das höre ich aus. Ich habe kapituliert, Ich habe gesagt, das ist nun mal dein Weg, das so bist du erzogen worden. Und ich hoffe, dass mein Vater, der jetzt also doch schon längere Zeit schwer krank ist, dass er noch weiter lebt. Sonst, wenn der nicht mehr lebt, bin ich Fürst und habe so viele Aufgaben zu erfüllen. Und repräsentative Pflichten, die dir... Das ist es, genau. Sag mal, Franz, ich muss dich dasselbe fragen, was ich den Adligen vor zwei Wochen gefragt habe. Du wirkst ja nun sehr diszipliniert und sehr gesellschaftlich konform auch. Ich wundere mich sehr, dass du hier anrufst und mir all das erzählst, weil die Gefahr ja nun doch sehr groß ist, dass man das rekonstruieren kann, wer du bist. Und das, das glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Nein. Also es gibt in Deutschland noch genug Fürstentümer und, und noch viele Prinzen. Also war das jetzt auch so ein Wunsch von dir, einfach mal zu reden? Ich wollte... Ja. weil es weiß von meinem Leben nur meine Eltern und meine Frau. Sonst niemand. Meine Tanten, meine Onkels und alles. Und ich glaube, dass es einen dann so erdrückt manchmal, dass man so eine Sehnsucht hat, mal zu reden. Und wie. Und wie immer was spielen. Wenn man aus dem Haus rausgeht oder wenn man zu Hochzeiten, wir sind ja eingeladen bei allen möglichen Hochzeiten, Trauerfeiern und alles. Und immer was spielen. Immer Show. Immer was spielen müssen. Aber ich weiß von anderen, dass die oft auch ein intaktes Familienleben vorspielen und wenn die Mauern dann zu sind. Ja. Die Lilly von Schaumburg-Lippe, die hat das richtig gemacht. Die hat sich mit ihrem Mann nicht mehr verstanden und hat so gesagt, egal, ob ich jetzt zu dem Hochadel gehöre oder nicht, ich lasse mich scheiden. Und die ist jetzt bei uns, ich sage mal in Anführungszeichen, bei uns, ist sie jetzt nicht mehr angesehen, weil sie sich hat scheiden lassen. Also Franz, es tut mir sehr leid, dass du die Kraft in deinem Leben nicht gehabt hast, dich dazu befreien von all dem. Ja. Dennoch freue ich mich sehr, dass wir beide haben miteinander reden können. Ich freue mich auch. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du noch viel Kraft hast, dieses ganze Theater mitzuspielen. Aber ich habe wirklich auch Mitleid mit dir, weil das ist keine schöne Vorstellung. Auch wenn das alles sehr verbunden ist mit Reichtum. Aber das zählt, im Grunde zählt das ja alles gar nicht. Ein goldener Käfig. Ja, ja. Vielleicht können wir beide uns zu einer anderen Gelegenheit nochmal unterhalten. Ich wäre daran sehr interessiert und würde mich darüber freuen. Dankeschön. Wir haben ja deine Telefonnummer, die wir natürlich sehr vertraulich behandeln. Vielleicht können wir dich nochmal anrufen und vielleicht über ein anderes Thema auch nochmal expliziter reden. Mhm. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Danke. Auf Wiederhören. Auch alles Gute. Dankeschön. Auf Wiederhören. Wiederhören. 1.33 Uhr und 24 Sekunden, kleine Pause. Uhr und 4 Sekunden, Radio 1 Live. Das WDR Fernsehen ist hier mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute freie Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ruft mich an, ganz egal über welches Thema. Und ich bin ja manchmal doch sehr erstaunt, wer uns hier alles zuschaut, zuhört und wer dann auch anruft und sich traut, hier anzurufen. Vielleicht ruft irgendwann nochmal Prinz William an, der gerade einen Deutschkurs gemacht hat und sich beklagen will über die Oma, was die alles so mit ihm macht. Vielleicht. Telefonnummer nochmal 0800 5 678 111. Faxnummer 0800 5 678 110. Ja, jetzt begrüße ich herzlich die Dana und die ist 31 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Dana. Dein Thema. Mein Thema. Ich hatte also vor ein paar Stunden einen Autounfall. Und zwar, ich bin so durchgedreht, weil ich mich so aufgeregt habe, weil ein Mercedes-Fahrer mir eine Parklücke wegnehmen wollte. Und das habe ich schon mal oft, dass bei mir, wenn ich mich wegen irgendwelche Sache, die ich ungerecht finde, dass ich dann wirklich durchdrehe und dass ich bereit bin, mich zu schlagen oder egal was wir sagen. Also eine sehr impulsive Frau. Ja. Jetzt erzähl doch mal, also da wollte jemand dir deine Parklücke wegnehmen? Und dann ist es danach zu einem Unfall gekommen, weil du so aufgeregt warst, oder wie? Ja, also ich habe schon, ich habe ein paar Glücke gesehen, habe ich geblinkt und habe ich Rückwärtsgang und dann wollte ich schreien. Ich war aber ein bisschen weiter vor, weil ich habe die Parklücke nicht sofort entdeckt. Und dann kam ein Mercedes-Fahrer und plötzlich hat er sich voll schräg so hingestellt. So, ich reserviere jetzt diesen Platz. Und dann habe ich dazu gehupt, wo ich diese Absicht gesehen habe. Da habe ich gehupt, habe ich gezeigt, nein, ich war zuerst und so. Und hat er noch gelacht, hat sich mit seinem Partner noch unterhalten und hat er noch ganz in Ruhe korrigiert. Ich habe ganz Zeit dabei gehupt, weil ich sauer war. Also wer hat den Parkplatz dann letztendlich bekommen? Ja, er hat also geparkt und dann, ich wollte eigentlich aus Wut jetzt wieder ihn zusperren, sodass er nicht raussteigen kann oder mich mit dem schlagen. So, hast du aber nicht gemacht, hoffentlich. Jetzt, wie, nein. Wie ist es denn jetzt zu diesem Autounfall gekommen? Das habe ich immer noch nicht kapiert. Ja, weil ich habe in diesem Moment den Rückwärtsgang eingegangen. Also ich wollte ihn so sperren, dass er nicht aussteigen könnte. Ja. Aber dann bin ich durchgedreht, habe ich voll Gas gegeben und dann bin ich also an sein Auto dran gekommen. Ach so. Ja. Ich dachte, du wärst dann wütend weggefahren. Nein, nein. Du bist dann volle Kanne mit deinem Auto rückwärts an den Mercedes gefahren. Ja, ja. Also ich wollte also nicht an ihn, ich wollte so parallel. Du wolltest, aber du hast es nicht. Ja, weil ich so wütend war, dann bin ich auch dran gekommen. Was heißt denn dran gekommen? Ist das richtig schwer beschädigt, das Auto? Also ist der Kratzer, Mercedes ist ja teuer zum Reparieren. Sehr. Kleine Kratzer. Was hast du denn für ein Auto? Ja, ich habe eine Renault 19. Eine Renault 19. So, jetzt bist du dagegen getippt. Das Auto ist etwas verkratzt oder verbeult von dem Mercedes. Ja, und dann bin ich aufgestiegen und ich war wütend und habe gesagt, das war meine Parklücke. Und er hat gesagt, ja, es ist kein Grund, mein Auto zu zerstören. Ja, also und, war dann noch relativ... Ich habe dann erst festgestellt, dass ich wirklich da auch beschädigt habe. Dann war ich wütend und dann habe ich gesagt, ach, er hat gesagt, ich rufe jetzt die Polizei. Ich habe gesagt, du kannst mich mal. Und dann bin ich gegangen zu meiner Cousine. Und musste ich mich erstmal beruhigen und sie meinte, ja, das wäre Fahrflucht. Ach, du bist nicht gegangen, sondern du bist weggefahren. Nee, zu Fuß. Zu Fuß, also hast du das Auto stehen lassen vor ihm? Ja, hab ich einfach so stehen lassen, aber ruf mal Polizei oder wie auch immer. Ja, dann meine Cousine meinte, ja, das wäre eine Fahrflucht, das ist gut und... Allerdings, runter. Ja. Wieder. Aber die Sache ist, dass mich nicht... Also ich kann einsehen, dass ich das jetzt bezahlen muss, diese Reparatur. Ja, das ist ja schon mal beruhigend. Also, um es kurz zu fassen, die Polizei kam dann? Die Polizei kam, aber die Polizei wollte noch 35 Euro, weil er die Polizei geholt hat. Und ich denke mal, jetzt muss ich das auch bezahlen. Nicht jetzt Beschädigung und der ist noch da drin geblieben und ich musste zum Schluss wegfahren. Ne? Ja. Und ich habe gesagt, irgendwo muss es auch Gerechtigkeit. Gibt es keine Gesetze für die Parklücke, wer zuerst die Lücke entdeckt hat, oder gibt es hier Ellenbogengesellschaft? Ich bin stärker jetzt. Nein, wir haben, ja, das ist, Gott sei Dank haben wir diese Ellenbogengesellschaft so nicht. Das heißt, du bist im Unrecht. Du bist im Unrecht. Du musst jetzt das Auto bezahlen, die Beschädigung, die du angerichtet hast. Ja. Ne? Und du musst kleinlaut werden und dich entschuldigen, eigentlich bei dem Mann. Ja. Und das heißt, ich habe Mercedes gekauft und die Straße gehört mir, oder was? Nein, das ist vielleicht jetzt ein doofer Zufall, dass das gerade ein Mercedes-Fahrer war. Das hätte dir mit einem Golffahrer auch passieren können. Das liegt immer an den Leuten, die drin sitzen. Es ist natürlich fies, was er gemacht hat, aber das berechtigt dich natürlich nicht dazu, ihn das Auto zu beschädigen. Ja, ich gebe auch so, ich bin durchgedreht, aber das passiert mir immer, wenn etwas ungerecht ist. Ja, aber dann solltest du... Das kann nicht wahr sein. Dann solltest du... Ja, ich bin hier stärker und ich bin schneller und jetzt zack und der ist von vorne rein. Ich verstehe. Du bist eine temperamentvolle junge Frau. Aber da musst du dich ein bisschen mehr in den Griff kriegen, das könnte auch mal böse enden, sowas. Das geht dann sehr nach hinten los irgendwann. Ja, ich habe gedacht, entweder schlage ich mich mit ihm oder das ist so jetzt geworden. Was ist denn jetzt? Also jetzt muss jetzt die Polizei, muss man den Polizeieinsatz zahlen für sowas oder wie? Ja, ich habe gesagt, also ich sehe das nicht ein, also dass ich das auch bezahlen, weil irgendwo fühle ich mich auch in ungerecht hier bestraft. Ja, und wie wird das jetzt ausgehen? Und dann wir können, ich habe das abgelehnt und wir können vor dem Gericht. Und er hat ja groß gesagt, ja, ich würde das alles über Rechtsanwalt. Ach, Dana, mach doch nicht so ein Theater mit Gericht wegen 35 Mark oder 35 Euro. Du bist wie alle meine Freunde. Die sind alle so cool und die können cool reagieren und sagen, ja, ach, das lohnt sich gar nicht zu ärgern. Aber ich denke, wenn keiner da fährt... Aber weißt du, man muss ja auch immer so überlegen, was tue ich mir selbst da an? Jetzt ärgerst du dich noch so lange darüber, wenn du jetzt noch eine Gerichtsverhandlung vor dir hast und dann kommt die Gerichtsverhandlung und dann musst du alles aussagen und redest dich noch mehr in Rage. Dann würde ich lieber die Strafe zahlen und denken, komm, vergiss es und das war's dann. Und der macht dich kaputt, der sagt, guck mal, erstmal habe ich Spaß, dass das ist mein Auto. Ja, ja, aber Dana, du hast Schuld, da wollen wir jetzt gar nicht reden. Du hast Schuld. Also ich würde alles das bezahlen und ich würde ruhig sein, nur wenn ich wusste, dass er etwas zahlen muss, weil er mir meine Parklücke weggenommen hat. Weil das ist nicht okay. Nee, und irgendjemand muss den Typen auch zeigen, das geht auch nicht. Nee, das geht so nicht. Aber juristisch gesehen und strafrechtlich gesehen hast du absolut die Schuld. So darf man sich eben nicht verhalten, auch wenn eine Ungerechtigkeit passiert ist. Ja, oder ich gehe in den Supermarkt und ich schütze jetzt die Oma vor mir, nur weil sie schwächer ist. Wobei, wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob es da nicht vielleicht auch Urteile gibt, wie das ist, wenn jemand schon eine Parklücke hat und ob man dann ein Recht hat. Aber selbst wenn du im Recht wärst, berechtigt dich das wiederum nicht dazu, so mit Gewalt dich zu wehren. Du hast dich ja mit Gewalt gewehrt. Und das ist einfach nicht in Ordnung, finde ich. Mhm. Ja, ich bin eben. Ja, du sagst immer so, ich bin so. Das kann man, das kann man auch zelebrieren oder man kann auch sagen, naja, ich versuche auch mal ein bisschen dagegen anzugehen. Es gibt ja viele Lebenssituationen vielleicht, wo du wirklich dann übers Ziel hinausschießt mit deinem Temperament. Ja, ich denke mal, es muss auch jemand sich dagegen wehren. Sonst, gut, aber ja. Die Leute immer, ich komme da durch und ich mache es immer weiter. Ja, man muss sich wehren, aber nicht so. Mhm, ich habe eine gute Rechtsanwalt. Also dann überleg mal, ob das überhaupt zum Gerichtsverfahren also, kommt. Du meinst, also das lohnt sich nicht. Nein! Denk an deine Nerven. Mhm. Und pump deine Energie in schöne Sachen des Lebens. Ne? Mhm. Alles Gute. Okay. Tschüss. Danke. Tschüss. Bastian. Nee, Sebastian, 28. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Sebastian. Erstmal ein Kompliment für deine Sendung. Ich danke dir sehr herzlich. Und zum Zweiten hat die Dame vorher Unrecht, zumal derjenige, der zuerst in der Parklücke steht, auch wirklich Recht bekommt. Ja, also, und sie darf einfach nicht das Auto platt machen. Ne? Ja, natürlich. Okay, aber jetzt zu meinem Thema. Bitte, und zwar, es ist so, dass ich während dem Studium verschiedene Freundinnen hatte, die im Modelbereich tätig waren. Ich auch dadurch reingerutscht bin, mein Studium dadurch finanziert habe. Was hast du studiert? Jura habe ich. Ich dachte es mir doch fast schon. Ja. Und jetzt ist es so, dass ich im Beruf eigentlich so gefestigt bin, dass ich eigentlich mit diesen Model-Sachen überhaupt nichts mehr zu tun habe, auch nichts mehr zu tun haben möchte. Mhm. Und aber da eine sehr gute Zeit hatte, auch während dem Studium. Mhm. Das man auch finanziert hatte, extrem viel Spaß auch unterwegs war. Mhm. Und jetzt ist es so, dass ich Freundinnen habe, die eigentlich extrem in die andere Richtung gehen. Also die zwar vom Charakter her alles stimmt, aber vielleicht nicht unbedingt diesem Typ entspricht, auf den ich erstens sexuell abfahre. Also wollen wir es klar ausdrücken, die vom Charakter in Ordnung sind, genau. Die aber nach deinem Geschmack hässlich sind und unattraktiv. Ja, aber nach der objektiv Geschmack von Freunden oder Leuten, die halt irgendwie damit noch nie was zu tun hatten, trotzdem attraktiv sind, aber für mich halt nicht. Für dich, okay. Mhm. Genau, und das ist so, wenn ich dann mit meiner aktuellen Freundin zusammen bin, dass ich sie sehr schätze und liebe für ihren Charakter einfach. Mhm. Und sie, also dass ich immer so denke, wenn, also sie geht zum Beispiel auch mit den Kindern von meinem Bruder sehr liebenswert um. Wenn ich sie dabei beobachte, finde ich das sehr attraktiv einfach, wie sie das macht. Mhm. Aber es ist so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel mit ihr ausgehe und gehen jetzt so Freunde von früher mit, dass ich denke, ja, eigentlich, wie ist es denn? Und ich. Das heißt, dass du dich eigentlich schämst für deine Freundin? Nein, weil sie nicht direkt schämen, aber ich denke halt, dass ich lege halt auf so Aussehen schon Wert. Guter. Aber wenn, halt auch so, dass ich. Moment, wenn du sagst, wenn du mit den Freunden ausgehst, ja. Das heißt ja, dass du dir Gedanken darüber machst, was denken die? Was denken die über die wiederum, über meine Freundin? Ja, aber die bestätigen mich da drin. Die sagen ja auch, das ist nicht so schlimm, jetzt mach dir mal keinen Kopf. Aber dann bist du doch unsicher, was die Umwelt darüber denkt. Und dir wäre es eigentlich lieber, wenn du den super Schuss an deiner Seite hättest und alle aus der Umwelt sagen würden, boah, hat der eine Freundin. Nee, darauf kommt es mir nicht an. Das ist auch so, dass ich sie halt sexuell nicht so attraktiv finde, dass ich mir halt auch denke, wenn jetzt eine andere Frau neben mir steht, die einfach auch diesem Typ mehr entspricht, dass ich sage, das wird mich jetzt noch mehr reizen. Wie lange seid ihr zusammen? Wir sind jetzt 2 Monate erst zusammen. Ach so. Ja, dann frage ich mich natürlich, warum du mit ihr zusammen bist, wenn... Ja, wie gesagt, weil ich habe mich ja in ihren Charakter einfach verliebt. Gut, aber man verliebt sich ja gerade am Anfang, wenn man jemanden neu kennenlernt. Ist das ja auch immer eine Mixtur, dass man sich sowohl in den Charakter verliebt, als auch in das Äußere. Ja, ich weiß. Warum legst du da so wenig Wert im Moment auf das Äußere bei ihr, wohingegen du früher sehr viel Wert auf Äußeres gelegt hast? Ja, ich weiß, das ist ja auch zum ersten Mal oder zum zweiten Mal ist es jetzt so, dass es halt einfach anders ist und dass mir halt Sachen auffallen, die ich früher irgendwie nie hatte, dass man halt einfühlsam ist und dass man auf den anderen eingeht. Und also im Klartext, du hattest früher immer tolle Frauen, die aber inhaltlich und charakterlich, konntest du die durch die Pfeife rauchen? So ungefähr. Mhm. Und jetzt ist es halt irgendwie so, dass ich einfach, wenn ich mit ihr zusammen bin, dass ich mich sehr wohl fühle, aber halt nicht weiß, wie ich jetzt reagieren soll. Und mit ihr habe ich auch noch nicht drüber gesprochen, weil ich eigentlich diese ganzen Sachen außen vor lassen möchte, weil ich sie, schätze ich mal, damit auch unter Druck setzen will. Ja, du verletzt sie damit auch. Ja, selbstverständlich. Weil sie kann da ja nichts dran ändern. Sie sieht nur so aus, wie sie aussieht. Wenn ihr schlaft miteinander. Ja. Aber es ist für dich nicht so der Reißer. Nee. Und du kannst fast auch schon drauf verzichten, oder? Vielleicht sogar. Das ist halt, Denkst du, lass mich noch fragen, indiskret fragen, wenn du mit ihr schläfst, denkst du schon an andere Frauen? Habe ich schon mal gemacht, ja. Schlechte Zeichen. Ja, super schlecht. Sehr schlechte Zeichen für eine frische Beziehung, würde ich sagen, alle Warnsignale einschalten. Ja, aber das ist halt auch so, dass ich halt, dieses ganze Umfeld, dass halt alles stimmt, ja. Es stimmt halt bis auf dieses sexuelle Sache, was ich natürlich extrem wichtig finde. Ja, ich finde auch wichtig, dass das schon auch stimmig sein muss. Ja. Und das ist natürlich immer ein großes Problem, jemanden zu finden, wo alles stimmt, ne? Mhm. Das ist klar, fast wie ein Sechser Lotto. Ja, natürlich, das weiß ich ja auch. Deswegen sage ich halt mir selbst, dass ich weiß halt nicht, wie ich damit im Moment umzugehen habe. Das ich sage, ich fühle mich sehr wohl bei ihr und so geborgen halt auch einfach und bekomme auch eine Stütze. Einerseits, aber andererseits fühlst du dich eben nicht wohl. Ja. Ne? Also ich will... Und ich weiß auch nicht, wie ich mit ihr darüber sprechen gar sollte, nicht, weil... Gar nicht, ja. Gar nicht, weil das ist doch schlimm für die Frau. Letztendlich, was willst du sagen? Du müsstest ihr sagen, das, was du mir gesagt hast, ich finde dich einfach nicht sexuell attraktiv. Hm. Und ich finde dich eigentlich auch nicht hübsch genug, so wie ich Frauen hübsch finde. Das ist doch schlimm, das kann man doch keinem Menschen sagen. Ja. Man soll Dinge anderen sagen, die der andere auch verändern kann. Ne? Ja. Aber das kann man nicht verändern. Ich würde dich sehr dringend davor warnen, oder anders gesagt, ich würde dir raten, dich sehr sorgsam zu bedenken, ob du in dieser Beziehung bleibst. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass das immer problematischer wird und du dich immer mehr verstrickst auch. Mhm. Und jetzt ist es noch relativ frisch, wo du noch sagen kannst, okay, man könnte es vielleicht sein lassen. Ja, das ist klar. Aber ich verstehe das auch, ich habe auch schon so in die Richtung gedacht. Es ist aber nur so, dass sie wirklich dermaßen in mich verliebt ist, dass sie das irgendwie gar nicht verstehen können. Ja, sie wüsste auch selbst gar nicht, wie ich ihr das erklären kann. Ja. Indem du einfach sagst, dass du nicht so verliebt bist. Du musst es dann ja nicht im Detail erklären und begründen. Mhm. Aber so, ich habe wirklich die Sorge, dass du dich da immer mehr in Lügen hineinreitest. Und wenn du mit ihr ein Jahr zusammen wärst, dass es so vermurkst ist und du im Kopf ganz so anders bist, erotisch, sexuell. Ja, ja. Und das ist dann ein großer Betrug auch gegenüber dieser Frau, die du ja als eine sehr gute Frau darstellst und einen tollen Mensch. Ja. Da müsste man vielleicht frühzeitig die Notbremse ziehen und sagen, nee, dann lieber gar nicht. Okay. Möchte ich ihr nicht. Du möchtest ihr ja auch nicht schaden. Nein, auf keinen Fall. Und sie. Und vielleicht hat sie wirklich dann, ich möchte dir jetzt nicht zu nahe treten, aber dann auch jemand anderen verdient, der sie auch begehrt. Und du begehrst sie ja nicht. Ja, ich begehre sie halt nicht unbedingt sexuell, sondern so meine ich das. Einfach wichtig finde. Ja, ja, genau, so meine ich das ja. Ja. Mhm. Sebastian, denk scharf drüber nach. Ja, okay. Alles Gute. Mach ich. Danke. Ja, tschüss. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich die Gabi. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. 54 Jahre alt. Du hast aber ein schweres Atmen gerade gemacht. Ja, habe ich. Das heißt, es geht um ein kompliziertes Thema? Ein sehr kompliziertes, ja. Hm. Erzähl mal, Gabi. Die Sache von Erfurt hat mich heute sehr aufgewühlt. Ja. Kommst du aus Erfurt? Nein, ich komme aus Leipzig. Aus Leipzig, Und wohne jetzt im anderen Teil von Westdeutschland, ne? Mhm. Und ich habe einen Sohn. Er hat vor 9 Jahren ein Mädchen umgebracht. Mhm. Und vor 9 Jahren, wie alt war dein Sohn damals? 15. Was ist denn da passiert? Das weiß ich bis heute nicht, was da passiert ist. Wie hat er sie denn umgebracht? Mit einem Hammer. Mit einem Hammer? Und wo? Am Himmelfahrtstag. Und wo hat er das gemacht? Irgendwann irgendein Teich, ein Waldstück. Draußen? Draußen, ja. Hm. Kannte er dieses Mädchen? Ja, er kannte das Mädchen. War die auch so alt wie er? Damals? 14. Mhm. Eine Schulfreundin, eine Kameradin aus der Schule? Eine Bekannte. Und hatten die beiden was miteinander? Nein. Sie kannten sich einfach so, ne? Kanntest du dieses Mädchen auch? Oh ja. Das heißt, die war auch bei euch zu Hause damals ab und zu? Die kannten sich durchs Schwimmbad und mein Sohn war ein sehr netter Junge. Mhm. Wie man so sagt, ein netter Junge aus der Nachbarschaft. Ja. Und dann passiert sowas? Und er war dann, wir haben dann mit der Lehre angefangen. Mhm. War in der Schule ein bisschen faul, wie das so ist. Ne? Er war sehr groß und wusste nicht mehr, wohin mit sich. Also hat er eine Lehre angefangen. Ne? Mhm. Und habe ich ihm auch besorgt. Und irgendwann war er weg. Mhm. War er lange weg? Ja, war 14 Tage. Ja. Und dann habe ich gehört von dieser Sache, dass da zwei Mädchen verschwunden sind. Und ja. Mein Hinterkopf habe ich mir immer gedacht, dein Sohn ist das. Das hast du gedacht? Das hat damit zu tun. Das hast du gedacht? Obwohl ich eben nie, aber irgendwie hat mein Kopf gesagt, da hat dein Sohn was mit zu tun. Mhm. Und er hatte was mit zu tun. Nach zwei Wochen hast du dann irgendetwas erfahren. Was hast du erfahren? Ja, diese Geschichte war nach zwei Wochen dann passiert. Ne? Es wurden zwei Mädchen gesucht. Mhm. Und hat man ihn denn dann auch gefasst direkt nach zwei Wochen? Man hat ihn gefasst. Beide hat man gefasst. Bitte? Beide Jungs hat man gefasst. Ach, da war noch ein Junge weg. Ja, es waren ja zwei Mädchen verschwunden. Ja, aber du hast gerade gesagt, zwei Jungs wurden gefasst. Ja. Also es waren zwei Jungs weg und zwei Mädchen waren weg. Mein Sohn war mit seinem Kumpel. So, das habe ich gerade nicht... Mein sogenannter Kumpel. Also, das habe ich nicht richtig mitbekommen gerade. Mhm. Und sind denn beide Mädchen ermordet worden? Ja. Und die beiden Jungs haben das gemacht? Ja. Zusammen? Zusammen. Mit dem Hammer? Mhm. Wenn man als Mutter so eine Nachricht bekommt... Dann drehst du durch. Ja, das glaube ich. Dann drehst du einfach durch. Wie hast du die Nachricht bekommen? Kam die Polizei zu dir ins Haus und hat das zu dir gesagt? Oder wie geht sowas? Ja, bei mir war... Ich weiß nicht, wie sich das rumgesprochen hatte, aber irgendwie stand da die Zeitung vor meiner Tür und der und der und der und der und der. So kam es dann, ne? Mhm. Mittags stand dann die Polizei vor der Tür. Mhm. Da habe ich immer noch nicht geglaubt. Warst du zu der Zeit oder überhaupt alleinerziehende Mutter? Ja. Mit ihm alleine? Ich war mit ihm alleine zu dem Zeitpunkt, ja. So, jetzt hast du diese Katastrophennachricht gehört. Mhm. Und hast wahrscheinlich einen Zusammenbruch bekommen innerlich. Nein, ich habe es einfach nicht geglaubt. Geht man oder bist du dann direkt, hast du versucht, ihn zu sehen? Bist du dann ins Gefängnis gefahren? Man hat mich dann dahin gefahren, ja. Mhm. Und irgendwie bin ich dann abgedreht oder war Film weg, ne? Als du bei ihm warst? Ja. Du hast ihn gesehen, hast ihm in die Augen geguckt. Ich habe ihn gesehen, hat geweint, ja. Fürchterlich. Mhm. Ganz fürchterlich geweint. Hast du ihn dann danach bis zur Gerichtsverhandlung nochmal gesehen? Ja, ich habe ihn ständig besucht. Mhm. Und habe versucht, da irgendwas rauszukriegen. Ich könnte mir vorstellen, dass man als Mutter überhaupt... immer fragt, warum, warum? Ja, ich habe ihn gefragt. Ich habe das ein bisschen überspielt. Ich wollte ihn ja nicht so direkt vom Kopf stoßen und ich wollte einfach so langsam rauskriegen, was da los ist. Mhm. Ne? Du hast es nie rausbekommen. Nein, ich habe immer gefragt, René, da kannst du überhaupt schlafen nachts? Mhm. Ja. Ja, ich kann es nicht. Ich bin fast dem Alkohol verfallen, habe mich da selber rausgeholt, wieder, weil ich mir gesagt habe, so geht das nicht. Wie hat er sich denn bei der Gerichtsverhandlung verhalten? Einsichtig. Einsichtig, aber er hat auch nicht begründet, warum er das gemacht hat. Nein. Und er hat, oder die Jungs haben auch nicht erklärt, Ja, der andere schien mir fast ein bisschen kaltblütig, so. Mhm. Ein kleiner Verbrecher, ne? Mhm. Mein Sohn hat sich entschuldigt, auch bei der Mutter und er war einsichtig wohl. Wohl, aber du glaubst auch nicht, dass er wirkliche Reue empfunden hat? Ich weiß es nicht. Nun liegt das Ganze 9 Jahre zurück. Ja. Für was wurde er denn damals verurteilt? Ja, Mord, eindeutig. Und zu wie lange? Zu 9 Jahren. Kommt er bald raus? Der ist raus, seit einem Jahr. Ja. Und das habe ich durch Zufall erfahren, weil eine Lehre begonnen hatte, ich musste nur Papiere ausfüllen und so, ne? Die wurden mir zugeschickt. Dann habe ich mich dann mit seiner Lehrstelle in Verbindung gesetzt. und ich muss sagen, und zuvor habe ich von meinem Sohn einen Brief bekommen, ich sollte ihn in Ruhe lassen, ich soll mein Leben leben, erlebt sein. Das heißt also, während seiner Inhaftierung habt ihr keinen direkten Kontakt mehr gehabt, du hast ihn nicht mehr besucht im Knast? Doch, ich habe ihn besucht, noch bis vor 4 Jahren habe ich ihn fast ständig besucht. Hallo. Und dann konnte ich das beruflich nicht mehr einrichten, weil ich am Wochenende gearbeitet habe. Es ging einfach, die Weite entfernt, das waren fast 600 Kilometer, ich konnte nicht immer so hinfahren, ne? Das habe ich ihm zu verstehen gegeben. Wolltest du vielleicht auch nicht mehr? Doch, ich wollte. Wolltest du? Ich wollte. Mein Wille war immer da. Aber dann, dennoch ist es eingeschlafen, der Kontakt. Es ging einfach nicht mehr. Dann kam meine Scheidung dazwischen. Ich hatte hier im Westen geheiratet, dann kam meine Scheidung. Und dann im Nachhinein musste ich erfahren, dass mein Ex-Mann dahin gefahren ist und hat mich da richtig ein bisschen mies gemacht. Also, ich wollte von ihm nicht mehr wissen. Ne? So. Von dem Ex-Mann? Nein. Ach, hat er gesagt, hat er deinem Sohn gesagt? Er hat meinem Sohn erzählt, ich wollte von ihm nicht mehr wissen. Also kriegte ich dann von meinem Sohn einen Brief und ich soll in Ruhe lassen, ich soll mein Leben leben und bla bla bla. Ne? Ich konnte mir das Ganze nicht erklären, aber ich dachte, dann lasse ich ihn mal in Ruhe jetzt, er besinnt sich vielleicht wieder. Ne? Aber die Fakt ist, dass er jetzt im Moment sagt, leb du dein Leben, ich lebe mein Leben. Ja, nun ist aber jetzt durch diese Geschichte da mit dieser Berufsschule da, in Erfurt, das in Rollen, ins Rollen gekommen. Wie ins Rollen, wie meinst du? Das ist für dich dass ich da Kontakt jetzt zu der Lehrstelle bekommen habe, hat mich da schlau gemacht, wie es ihm geht, was er tut, was er macht. Also es ist bei dir, nachdem du das gesehen hast, dass diese schlimme Katastrophe in Erfurt, ist nochmal alles so bei dir auch alles hochgekommen. Ja. Weil du auch einen Sohn hattest, der etwas getan hat, was vorher niemand hat ahnen können. Und es gab keine Anzeichen dafür. Nein. Und mein Problem ist ja jetzt, ich habe ja nun jetzt nach dieser Geschichte mit der Lehrstelle, sind wir wieder in Verbindung gekommen. Mhm. Ich habe ihn jetzt zu mir eingeladen. Er war da, wir hatten aber nicht das richtige Gespräch gefunden. Da habe ich mir gedacht, du fährst eine Woche später zu ihm hin, wo er lebt, dann kommt ihr vielleicht besser in Verbindung. Und es kam nichts. Ich habe ihn darauf angesprochen und hast du denn für ich kann nicht mehr. Ja, wie hast du für dich das Gefühl, das ist noch mein Sohn oder ist es ein Fremder? Natürlich ist es mein, er wird immer mein Sohn bleiben. Oder ist es ein Fremder? Und er ist fremd. Beides, ne? Kannst du als Mutter ihm, ja, ich will nicht das Wort verzeihen sagen. Doch, ich sag's doch. Kannst du ihm verzeihen, was er getan hat? Nein. Nein. Ich habe ihm einen Brief geschrieben, weil ich dachte, das geht da besser, dass wir uns erklären können. Ich habe ihm reingeschrieben, er möchte, ich weiß nicht mehr genau, vielleicht mal erwachsen werden oder dass wir dann später drüber reden können. Ich kann. Also eigentlich möchtest du mit ihm Kontakt haben, aber da ist eine große Blockade ist da. Und das ich habe ja bei ihm erstmal das Gerichtsurteil gelesen, heimlich. Ja, da habe ich erstmal die ganze Tragweite erfahren. Ich kann es nicht verzeihen. Hast du eigentlich damals nochmal Kontakt mit den Eltern des Opfers aufgenommen? Ja. Wie schwer für dich, dieser Gang mit diesen Menschen zu sprechen? Ja, man kannte sich ja, ne? Liebe Gabi, ich muss leider unser Gespräch unterbrechen. Ich möchte es nicht beenden. Leg du mal bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an, weil die Sendung gleich zu Ende geht. Ja, leg auf und wir rufen gleich wieder an. Okay, bis gleich. Danke. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, fürs Mitmachen. In der Technik war Annette Bastian. Wir sind wieder da nächsten Montag, in der Nacht vom Montag auf Dienstag, wieder mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch alles Gute, schönes Wochenende. Ciao.